Kundgabe 587. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.09.1938. Irdisches Wissen. Weisheit Gottes. Wahrheit durch den Geist Gottes. Alles, was die Erde birgt an Wissen und Erfahrungen, steht nicht im Verhältnis zu der unendlichen Weisheit Gottes. Die Menschen wollen zwar ihre eigene Weisheit oben anstellen und bedenken nicht, dass doch auch der Verstand eine Gabe des Allerhöchsten ist. Und es ist dieser, auch in gutem Sinn gebraucht, nur winzig zu nennen im Vergleich zur Weisheit Gottes. Habt ihr die Gabe ergründen zu können, welchem Zweck die Millionen Sterne am Firmament dienen? Ihr könnt nur immer annehmen, was euch darüber von oben als Erklärung gegeben wird. Könnt aber niemals aus eigener Kraft einen Schritt weiterkommen, denn für euch sind alle Gestirne, weltenfern, nur als winziges Pünktchen eurem Auge sichtbar. Nun aber bedenket, dass Gott unsagbar viele Schöpfungen vollbracht hat, die euch völlig fremd sind. Bedenket, dass ein jedes Schöpfungswerk in weiser Voraussicht seiner Bestimmung in göttlicher Ordnung sich der Gesamtschöpfung einfügt. Bedenket, dass ihr ohne das geringste Wissen allen diesen Schöpfungswerken gegenübersteht. Dann wird euch vielleicht der Mangel an eigener Weisheit klar sein. Ihr werdet begreifen, dass ihr nur rein verstandesmäßig mit der Gabe, die euch der Herr verliehen hat, nichts in der Welt eingehend ergründen könnt. Ihr könnt wohl ahnen und eben glauben und bleibet daher immer unwissend, solange ihr nicht dem Geist in euch die Freiheit gebt, für euch tätig zu sein. Dieser Geist wird euch dann in die Wahrheit einführen und euch alle Gebiete restlos erschließen, so ihr nur das Verlangen habt, Aufklärung zu bekommen zum Zwecke eurer geistigen Fortbildung. Ihr sehet doch täglich in der Natur so viele Rätsel, die ihr wohl hinnehmet, vielleicht euch darüber befragt oder verwundert. Ihr könnet auch keine ausgiebige Antwort finden, wenn ihr sie rein verstandesmäßig begründen wollt. Fraget euren Schöpfer selbst. Er wird euch die Antwort nicht vorenthalten, wenn ihr nach innigem Gebet aufmerksam der Stimme in euch lauschet, die euch einführt in unerklärliches Gebiet. Eine kleine Weile noch und alle Zweifler werden Dinge erleben, die ihre Sicherheit gar sehr erschüttern dürften. Denn der Herr wird sich einem jeden bemerkbar machen, um zu versuchen, eines jeden Seele zu retten. Und dann werden deine Reden einen leichten Grund bilden, auf dem man anknüpfen wird. Die fernere Gestaltung des Lebens wird bei jenen Menschen auch dazu beitragen, ihren Sinn zu ändern. Denn Gott hat das Schicksal eines jeden Einzelnen in der Hand. Die Weisheit Gottes ist unbegrenzt. Wie könnte ein Mensch sich daran messen und eben mit der Sicherheit eines Vollwissenden etwas behaupten, was sich seiner Beurteilung völlig entzieht? Gott gab den Menschen den Verstand, um alles in, um und über sich beurteilen zu können, so weit, als es ihm sichtbar Anlass gibt zum Forschen und Grübeln. Doch die Antwort hat sich Gott selbst vorbehalten. Und diese erteilt er dem, der als Kind den Vater um Erleuchtung anfleht, nicht aber dort, wo sich der Mensch auf sein eigenes Wissen verlässt und sich zu erhaben dünkt, kindlich bittend Aufklärung zu verlangen. Lasset doch euren Dünkel beiseite, wo es sich um Schöpfungsprobleme handelt. Das Wissen um geistige Dinge ist völlig unabhängig von weltlicher Erfahrung. Und verstandesmäßig hochentwickelten Menschen ist oft die Kluft zu geistigem Wissen bedeutend breiter, da sie von der Höhe zu schwer herabfinden, als einem Menschenkind, das sich gläubig vertrauend dem göttlichen Vaterherzen empfiehlt. Diese überbrücken die Kluft mit Leichtigkeit. Doch alles Wissen der Welt hilft nur die Kluft verbreitern, denn es entfernt sich der Mensch vom reinen innerlichen Glauben an Gott den Herrn als alleinigen Lenker des Weltalls. Amen.